Ein deutsches Märchen. Die Teeparty des Magiers. Es war einmal in einem weit entfernten Königreich, welches die Eintönigen Inseln genannt wurde, der 14-jährige König Schwermut. König Schwermut hatte den Namen des Königreichs geändert, welches einst die Heiteren Insel hieß. Alles in diesem Königreich sieht so langweilig und hässlich aus. Es ist der ermüdendste Ort auf der ganzen Welt. Die Hofdamen und die Hofnarren versuchten alles, um den König aufzuheitern, aber ohne Erfolg. 5 runde Inseln hintereinander. Wenn nur einige von ihnen quadratisch wären, das wäre was. Als der König in Selbstmitleid versank, hörte er den Klang eines kleinen Mädchens, die ein sonderbares Lied sang. Sing, sang, sei nicht lang. Schwermut, Schwermut, komm und spiel gut. Klingeling, beeil dich, König. Ich habe etwas wirklich Schönes zu sagen. Klingeling, ein richtiger König wird mich nicht den ganzen Tag zum Singen bringen. König Schwermut war begeistert, als er das Lied hörte. Er rannte aus seinem Palast und rannte den Hügel hinunter in die Richtung der Stimme. Im selben Moment bemerkte das kleine Mädchen den König und rannte auf ihn zu. Warst du diejenige, die das Lied gesungen hat? Woher kommst du und wer bist du? Oh, der König hat so viele Fragen. Mein Name ist Augentrost. Und ja, es war ich, die dich gerufen hat. Oh, aber warum hast du mich gerufen? Der Magier, der nicht weit entfernt von hier wohnt, sagte mir, ich solle dieses Lied für dich singen. Ich kenne keinen Magier. Ach, wirklich? Was nützt es, ein König zu sein, wenn du nicht jeden kennst, der in deinem Königreich lebt? König Schwermut ließ beschämt sein Gesicht hängen. Ach du liebe Zeit, du bist nicht sehr glücklich, oder? Warum sollte ich in einem traurigen und langweiligen Königreich wie diesem glücklich sein? Was redest du? Dein Königreich ist das allerschönste Königreich in der ganzen Welt. Blödsinn! Du kommst mit mir den Hügel hinauf und ich werde dir zeigen, wie das Königreich wirklich aussieht. Der König und das Mädchen eilten schnell auf die Spitze des Hügels. Als sie oben angekommen waren, schauten sie auf das Königreich hinunter. Schau, hast du jemals etwas so Langweiliges gesehen? Ehrlich? Schau doch, wie die Sonne auf die Getreidefelder scheint. Und siehst du die schönen roten und blauen Blumenfelder? Rot? Blau? Ich sehe nur graue Blumen. Nun gut, aber was ist mit dem Meer? Du musst wissen, dass es sich nie verändert. Oh, aber das Meer hat so viele verschiedene Gesichter. Und dazu auch noch unendlich verschiedene Stimmen. Bist du eine Hexe? Nein, bin ich nicht. Aber wenn ich eine wäre, dann würde ich dich dazu bringen, die Dinge richtig zu sehen, anstatt falsch. Weißt du was? Warum gehen wir nicht zum Magier und bitten ihn, dein Zauber zu brechen? König Schwermut überlegte nicht lange und stimmte sofort zu. Die beiden rannten den Hügel hinunter und erreichten schon bald das Ufer eines bezaubernden Flusses. Dort wartete ein kleines, rundes Boot auf sie, in welches sie beide hineinsprangen. Das macht so viel Spaß! Du wirst das Boot umkippen, wenn du nicht still sitzt. Setz dich hin und gib mir die Ruder. Ich werde uns den Bach hinunterbringen. Du brauchst nichts dergleichen zu tun, denn dies ist das Boot, welches der Magier mir gegeben hat. Und es bringt dich immer dorthin, wohin du willst. Sie saßen im Sonnenschein, als das Boot den Fluss entlang floss. Sie streckten ihre Hände ins Wasser und fielen dabei glücklicherweise nicht hinein. Beide hatten viel Spaß. Als das Boot anhielt, befanden sie sich an einem Ufer, wo ein Weg am Strand direkt zu der Unterkunft des Magiers führte. Sie gingen zu seiner Höhle, wo die Tür schon offen stand. Sie gingen hinein. Wow, das ist eine Höhle? König Schwermut war beeindruckt von dem wunderschönen Inneren der Höhle, als er plötzlich den Magier entdeckte, der in einem Sessel saß und ihn anlächelte. Augentrost rannte auf ihn zu. Ich habe den König zu dir gebracht. Würdest du ein netter Magier sein und ihn entzaubern? Der Magier stand auf und gab dem König die Hand, damit er sich wie zu Hause fühlte. Ihr seid so liebe Kinder, mich während der Teezeit zu besuchen. Ich mag es nicht, meinen Tee alleine zu trinken. Nun gut, würdet ihr ihn gern auf dem Boden trinken oder soll ich einen Tisch vorbereiten? Der König war für den Boden, da er schon sein ganzes Leben seine Mahlzeiten an einem Tisch zu sich nahm. Aber Augentrost interessierte es, was passieren würde, wenn sie den Tisch wählten. Am Tisch bitte! Der Magier nickte und klatschte in die Hände. Und ein kleiner, hübscher Tisch gemeinsam mit drei kleinen Stühlen kam durch die Tür. Wie eine Person und blieb in der Mitte des Raumes stehen. Nun, ich habe nicht gewusst, dass Tische und Stühle laufen können. Was dachtest du, wofür sie wohl vier Beine haben? Der Magier machte sich an die Arbeit und zündete das Feuer an, um Tee zu kochen. Und die beiden Kinder holten das hübsche Geschirr und köstliche Leckereien aus den Schränken. Sie waren überglücklich, als sie Schokoladen und Pflaumenkuchen im Schrank fanden. Die Teeparty war herrlich. Der Magier und die Kinder unterhielten sich über Gott und die Welt, während sie an heißen Tee nippten und den cremigen Kuchen aßen. Letztlich erinnerten sich beide Kinder daran, warum sie den Magier besuchen wollten. Herr Magier, ich brauche Ihre Hilfe. Es stimmt etwas nicht mit der Art und Weise, wie ich Dinge sehe. Natürlich stimmt etwas nicht. Die Wimms warfen dir als Baby Staub in die Augen, sodass du die Dinge nicht im gleichen Licht sehen kannst wie andere Menschen. Was? Warum haben sie mir Staub in die Augen geworfen? Sie wurden nicht auf deine Party eingeladen, als du geboren wurdest, das ist alles. Wimms mögen das nicht und nur sie wissen, was zu tun ist. Das Beste, was du tun kannst, ist selbst nach Wimpflern zu gehen und sie zu bitten, den Zauber rückgängig zu machen. Aber sei gewarnt, es ist ein wirklich langer Weg. Ich komme mit dir. Ich habe mich immer danach gesehnt, auf die andere Seite der Sonne zu gehen. Wie kommen wir dorthin, Magier? Nun, der normale Weg ist, auf einen Sonnenstrahl zu klettern. Aber soll ich euch blitzschnell nach oben schicken? Er nahm einen großen Sack mit der Aufschrift Stürme aus dem Regal und steckte seine Hand hinein. Augentrost stand dem König etwas näher als zuvor und hoffte, dass es nicht mit einem großen Knall losgehen würde. Der König legte seine Arme um sie, damit sie sich wohler fühlte. Ich habe es in beiden Händen und es wird niemandem schaden, solange ihr es freundlich behandelt. Jetzt geht es blitzschnell los. Aber sie hatten keine Zeit, etwas zu sehen. Und plötzlich befanden sie sich auf der anderen Seite der Sonne. Für einen Moment lang lagen sie einfach da, wo sie gefallen waren, ohne sich zu bewegen. Dann setzten sie sich auf und rieben sich die Augen und sahen sich um. Oh, ich hatte ja keine Ahnung, dass es so sein würde. Nun, was denkst du darüber? Ein Wimp stand auf seinem Kopf, was die beliebteste Art eines Wimps war, seine Beine auszuruhen. Es ist ziemlich neblig. Gelber Nebel, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass es gelber Nebel ist. Es ist eher wie trüber Sonnenschein. Du hast recht. Es sind die Leute von der Vorderseite der Sonne, die es gelben Nebel nennen. Sie werden von ihrem eigenen Sonnenschein geblendet. Dies hier ist die Rückseite der Sonne. Ich denke, ich mag den strahlenden Sonnenschein am liebsten. Ha, wie albern. In Wimpland erhältst du alle Vorteile der Sonne und keine Nachteile. keinen Sonnenbrand oder Sonnenflecken. Wie lustig es ist, dass du es nicht sehen kannst. Das ist deine Schuld. Wenn deine Freunde mir keinen Staub in die Augen geworfen hätten, würde auch ich wimpelnd im hellen Licht sehen. Oh, mein Lieber, du bist hergekommen, um den Zauber rückgängig zu machen. Wie auch immer, das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Also geh besser wieder zurück. Es spielt keine Rolle, wenn du die Dinge falsch siehst. Aber es ist wichtig. Und deshalb möchten wir, dass du den Zauber rückgängig machst, bitte. Der Wimp hüpfte von einem Bein zum anderen und fand nachdenklich eine Lösung. Es gibt nur eine Sache, die hilft. Du musst deine Augen austauschen. Die Kinder starrten den Wimp und dann einander an. Sehr gut. Und wie soll das gehen? Ganz einfach. Alles, was du tun musst, ist dir von ganzem Herzen zu wünschen, dass du die Augen des Königs anstelle deiner haben wirst. Und schon wird es passieren. Hör auf. Wenn ich ihre Augen wegnehme, wird sie die Dinge immer falsch sehen. Der König hatte zu spät gesprochen, da Augentrost sich bereits den Austausch der Augen gewünscht hatte. Und bevor sie es wussten, wurden Augentrosts Augen tiefblau und die Augen des Königs warmbraun. Der König war sehr wütend auf den Wimp, während Augentrost glücklich darüber lachte, was passiert war. Sieh, was du gemacht hast. Sie wird bis zum Ende ihrer Tage die Dinge falsch sehen. Sei kein törichter kleiner Junge. Nimm sie mit nach Hause und versuche, die Dinge selbst richtig zu sehen. Bevor sie es überhaupt bemerkten, standen die beiden oben auf dem Hügel und schauten auf das Königreich der eintönigen Inseln herunter. Oh, ist das mein Königreich? Es ist so schön. Schau doch, wie die Sonne auf die Getreidefelder scheint. Und sieh die großen roten und blauen Blumenfelder. Meinst du nicht, es ist ein wunderschönes Königreich? Augentrost lächelte zustimmend, obwohl sie jetzt nur noch 5 runde Inseln hintereinander sah. Ja, es ist, wie du sagst, ein wunderschönes Königreich. Und so sahen sie nun durch die Augen des anderen. Im Laufe der Jahre ernannte König Schwermut Augentrost zur Königin der eintönigen Inseln. Und sie trug eine Krone anstelle eines Sonnentuchs. Sie hatte selbstlos ihre Augen an König Schwermut verschenkt und war immer noch glücklich, was beweist, dass die Kraft der aufrichtigen und selbstlosen Liebe die tiefste Freude und wahrhaftige Zufriedenheit bringt.